Hallo meine Lieben, heute mal mit der Frage, wer bist du? Was bist du? Bist du Materie oder bist du geistig, spirituell, ätherisch, also feinstofflich oder bist du beides? Ist das alles Zufall hier oder könnte da doch ein Plan dahinter stecken oder ein Weg, der schon feststeht, der schon aber auch Variablen hat. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Wie stark ist die Liebe und was meinte dieser Einstein eigentlich mit spukhafter Fernwirkung? Ja. Mein Name ist Michael Rüther nach wie vor und ihr seid im Ätherwelt-Podcast. Herzlich willkommen. Einfach mal so als kleine Information, ich spreche das hier einfach frei ein, so wie mir mein Schnabel gewachsen ist, auch wenn ich die Formulierung hinkend finde, so wie es aus mir heraus sprudelt, ja? Und mache das relativ uncut, also ich mache das uncut ähnlich wie bei Musik auch, das sind also One-Takes, damit dann nicht so viele verfälschende Momente dabei sind zwischen Äther, Mund und Ohr, sag ich mal. Also, unsere Akasha-Chronik, mein Mund, euer Ohr. So ungefähr. Die letzten 18, 19 Monate haben bei mir zumindest und auch bei einigen anderen Leuten, die ich sehr schätze und stark fühle, das sind sowohl Freunde von mir als auch digitale Freunde, respektive ich bin ja der Meinung, dass wir uns... Das trifft bestimmt nicht auf alle zu, aber ihr kennt das Gefühl, hey, wir kennen uns doch schon seit 100.000 Jahren. Könnte sein, dass das gar kein Gefühl ist, sondern einfach eine Faktenlage. Ja, so sehe ich das zumindest. Ich kann auch mindestens 3, 4 Leute benennen, die das bei mir, also wo wir die Ansicht teilen. Also ich benenne sie jetzt hier natürlich nicht, aber die Freunde von mir und ja. Das ist echt schön, dass sich das in den letzten Monaten sehr verstärkt hat. Und ja, diese erkenntnisreichen vergangenen Monate haben zumindest bei mir einen massiven Input. Nein, Input ist falsch. Ich konnte die Kapazität der Informationen, die mir aus dem Informationsgedächtnis fällt, also Akasha, da sind wir jetzt bei Steiner, also bei den Anthroposophen, aber das ist eine ganz gute Formulierung. Also wir haben die morphogenetischen Felder eben, in denen sind Informationen gespeichert, alles, was je gedacht, gedacht wurde. Von unseren Ahnen, aber auch von anderen Leuten. Wir haben natürlich nicht direkt auf alles Zugriff, sondern ihr könnt euch das vorstellen wie eine umgekehrte Pyramide oder wenn ihr euch eine Dartscheibe vorstellt, diese Kästchen, die nach oben gehen, ja. Und man kann immer mehr Potenziale freischalten, verschiedene andere Themenbereiche abrufen, also wie eine große digitale Library. Nur eben im Äther. Und ja, wie gesagt, alles, was gesagt, gedacht wurde zu Themen wie Archäologie, Spiritualität, das ist einfach eine ganz tolle Sache so. Und ich habe ehrlich gesagt immer mir gedacht, ja, wie geht es? Ich habe mich ganz lange Jahre schon mit dem Thema Akasha beschäftigt, bis ich jetzt, ne, jüngst merkte, ach so, Alter, da öffnen sich ja neue Bereiche. Also ist mir schon ein paar Mal vorher passiert, ich habe das nur nicht auf dieses Thema zugeordnet. Ihr wisst schon, was ich meine. Also yeah, vielen Dank für diese Zeit, die auch so viel gezeigt hat. Ich wünsche euch allen, dass euch das auch so geht. Und ja, schön, dass es dich gibt. Ja, der gute Albert Einstein, ne? Alles, was der gesagt hat, kann man vielleicht nicht unterstreichen. Oder es wurde auch viel zur Manipulation von Wissenschaft benutzt, was er so erforscht hat. Was allerdings sehr schön ist, er hatte in Bezug auf die, heute wissen wir es, Quantenmechanik, also die spukhafte Fernwirkung. Der Name sagt schon viel. Es ist also, wenn ich mich konzentriere auf Menschen, die ich liebe, und die könnten auch, oder Wesenheiten, denen ich Liebe schicken möchte, oder Heilung, Kraft, ihr wisst schon, genau diese Themen, Licht, dann kann ich mich auf die Person konzentrieren und dieser Impuls, der geht in Millisekunden einmal um die Welt, wenn es sein muss, oder auf die andere Seite, oder durch Hochhäuser. Es gibt ein Experiment, ich bin der Meinung, es war in Japan, ist aber auch egal. Wir haben also ein Experiment, ein praktizierender buddhistischer Mönch sitzt in einem Wolkenkratzer und auf der anderen Seite sitzt die Empfangsperson, und der Mönch macht eine liebende Güte-Meditation und schickt Herzensenergie über die Straße, durch das Gemäuer von zwei Skyscrapern, und man kann das elektromagnetische Feld bei diesem Versuch halt, haben sie gemessen, und es ist sichtbar. Gut, das ist für die, die da Beweise für brauchen. Ich weiß das sowieso. Ich habe schöne Menschen jüngst in mein Leben bekommen, wo ich jetzt auch hoffe, so ja, das wird sich jetzt auch, das fühlt sich schon die ganze Zeit so an, als wäre da überhaupt keine räumliche Trennung, respektive überhaupt eine Trennung, sondern es fühlt sich an, als wäre es ganz klar, wir mussten uns über die Internetgeschichte connecten und dann zusammenfinden. Warum, kann ich gar nicht so genau sagen, aber es ist einfach nur schön. Also kann ich schon sagen, aber möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber sehr schön, fühlt sich an, als wäre es eine geplante, abgesprochene Geschichte. Das mit der abgeplanten Geschichte habe ich mindestens drei Beispiele, wo ich keine Namen nennen werde, aber von denen ich erzählen mag, wo das auf Gegenseitigkeit auch beruht. Und das ist natürlich schön, ne? Wenn man weiß, okay, wir sind hier gedatet, um jetzt da zu sein und die neue Welt zu kreieren, den Prozess zu unterstützen, der hier gerade stattfindet. Prozess, hat er gesagt, ne? Was denn für ein Prozess überhaupt? Naja, wenn man jetzt auf die, wie im Kleinen, so im Großen, das kennt ihr bestimmt, und wenn ich auf die große göttliche Ebene gehe, und es gibt solche Verbindungen, wo man sagen kann, okay, es fühlt sich inkarnationsübergreifend an. Dann gewinnt, und wir haben das Ziel, eine neue Erde zu kreieren. Das steht halt eben auch in den alten Kalendersystemen. Ob ich jetzt in den alten, älteren, nee, Moment, ob ich jetzt in die Rigveda gucke, also auf die hinduistischen Kalender, der Maya-Kalender, es gibt sich andere Beispiele, eben die zyklischen Kalender. Musikpartner von Cumbeat Production. Nennen wir ihn mal G. Mit dem habe ich das auch ganz intensiv, dass wir so gemerkt haben, hey, wow, ist das, wir müssen unbedingt Musik zusammen machen, respektive hat er das ausgelöst, und als er mir dann das erste Mal, ich weiß, werde ich nie vergessen, ein Ableton-Projekt von sich gezeigt hat, man ist schon ewig her, da habe ich gedacht, ich sitze in einem Saloon und sowas, habe ich vorher noch nie, diese Atmosphäre, also ganz andere Herangehensweise. Ja, mit dem muss ich sagen, wow, abgesehen von dem, wir haben einfach auch, es fühlt sich sehr gut an, die Zeit zu verbringen, haben wir unsere Gesprächskultur unfassbar verbessert. Also wir können kontroverse Themen besprechen, ganz egal, ob politisch, spirituell oder Gossip, und können uns zuhören oder trainieren das halt, ne? Üben das jedes Mal, wenn wir uns sehen, und das bringt einen wirklich richtig viel weiter. Richtig schön. Und da ist für uns auch keine Frage, das ist verabredet, Präinkarnation, also vor der Geburt verabredet. Ey, da müssen wir uns treffen, abholen und dann lernen voneinander, um das zu erreichen. Punkt, Punkt, Punkt. Um dabei zu sein, wenn die neue Welt entsteht. Ja, sehr schön. Ja, ihr merkt schon, ich bin bei dem Thema ganz entspannt. Und es ist auch schön, man kann nämlich ganz entspannt sein. Ihr müsst euch einfach nur reinhängen in den Flow des Seins. Einfach nur, ist auch schön. Aber dann swingt es. Swing. Okay, atmen wir jetzt einmal ganz tief durch die Nase ein. Konzentrieren uns ganz besonders auf die kurze Pause und atmen länger wieder aus. Durch den Mund. Also nochmal etwas aufgeräumter. Wir atmen lange durch die Nase ein. Die Pause, was ein wunderschöner Atemzug. Hey, das könnt ihr den ganzen Tag machen. Auch noch ein sinnvolles Mantra ist, ich atme hoch. Den Alarmton muss er ausschalten. Ein sinnvolles Mantra, was ich auch seitdem ich versuche, spirituelle Praxis in meinem Leben zu verankern, ist, ich atme Liebe ein und Frieden aus. Liebe ein und Frieden aus. Aus der göttlichen, aus der Adlerperspektive auf die ganze Geschichte guckt, dann macht ja alles, egal wie es sich jetzt für uns anfühlt als inkarnierte Geistseele, es muss alles einen tieferen Sinn machen, egal wie dunkel, egal wie hell wir das einschätzen, denn ja, letzten Endes geht es nur darum, noch mehr Licht, noch mehr Liebe zu manifestieren. Und die Dunkelkräfte, das steht ja auch in jeder, fast jeder heiligen Schrift, aber ich nehme jetzt mal die Bibel, da steht ja auch drin, lasst euch nicht versuchen. All diese Sachen haben eine Berechtigung. Man kann die vielleicht auch aus seinem Leben verneinen, aber eigentlich bin ich der Meinung, dann kann man, also, nochmal kurz, kann man ablehnen, halte ich für nicht sinnvoll, gerade ganz besonders. Jetzt in der Zeit haben wir die Chance, spirituell wirklich Stufen zu steigen. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Findet euch selbst und fühlt mal rein in diese geile, feinstoffliche Welt. Die ist einfach so schön. Und ja, einfach so schön. Ich möchte auch jedem Menschen ganz besonders Gedanken, der mich da unterstützt, dahingehend das mehr zu realisieren. Und ja, freue mich auf einen Menschen ganz besonders, mit dir auf eine spirituelle lange Reise zu gehen, von der ich auch vielleicht dann erzählen werde. Schön, dass das passieren darf. Und lange Nase an die, die uns mit dieser Kronennummer ärgern wollen. Nee, nee, nee, nee, nee. Wir sind trotzdem voller Liebe und wollen nur das Schöne und Geile. Und egal, was ihr macht, das behalten wir auch bei. In diesem Sinne, ich werde noch einen zweiten Teil dazu machen, aber ich werde jetzt erstmal den kurz veröffentlichen oder beziehungsweise kurz uploaden und mal reinhören und dann schauen, ob ich noch in den Beitrag weitere Segmente hängen möchte oder nicht. Ja. Zuhörer, du bist so wichtig. Schön, dass du da bist. Fühle dich geliebt.